Themse. Darf man nicht alleine sein? Hinter tausend Hafenfenstern sieh dein heißes Leben ein. Eng umschlungen voller Sehnsucht flüstert man das erste Du. Von der Tempel decken alles andere zu. Würdest du mit starken Armen dich erbarmen und mich nehmen, wie ich bin, ging ich gern mit dir dorthin. Nur musst du wissen, ich hab beim Küssen nur den Rausch und nicht Treue im Sinn. Nachts im Nebel an der Themse brauch ich einen Mann wie dich. Und du sollst mich nie vergessen. Komm mit mir und küsse mich. Zeig ich dir ein Paradies. Komm nur mit, du sollst mir sagen, ob ich dir zu viel verhielt.